bei mir, nimmst einen Schluck von deinem Kaffee. Ah. Du bist dabei so schön, es tut schon richtig weh. Ah. Und du bist gern, aber nicht mehr. Und vielleicht halt nix, was fix ist. Du bist gern frei, das macht dich manchmal glücklich. Und ich bin mit, doch will eigentlich viel mehr. Ah. Du tust mal weh. Ah. Hey! Ja oder nein? Bei mir nimmst einen Schluck von deinem Kaffee. Ah.